Lande, aus weißem Meeressande, erwarte ich dich morgen früh um 10. In meiner Burg am Strande, ganz dicht am Meeresrande, da sind wir ungestört und ungesehen. Du ahnst ja nicht, wie schön das ist, wenn du erst meine Burgfrau bist. In meiner Burg am Strande, aus weißem Meeressande, erwarte ich dich morgen früh um 10.